so gehen wir gegen die Lügen des Teufels, nicht indem wir gegen Menschen gehen, sondern gegen, indem wir gegen die Lüge gehen. Und diese Lüge ist geistlich. Barbara, kann du Herr Pastor den Vers 9 sagen? Vers 9. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. He said, I've sinned because they believe not on me. It's not because you fornicate. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Because if you really believe Christ, you will not fornicate. Weil wenn du wirklich an Jesus Christus glaubst, wirst du keine Unzucht treiben. You see, if you really believe Christ, you will not wenn see. Du wirklich an Jesus Christus glaubst, wirst du nicht stehen. If your focus is really Christ, wenn dein Fokus wirklich auf Christus liegt, you will not even remember to skip online. Wirst du dich nicht daran erinnern, diese Dinge zu tun. Praise the Lord. Halleluja. You see, your sin is not smoking. Deine Sünde ist nicht das Rauchen. Your sin is rejecting deine Christ. Sünde ist, Jesus Christus zu verweigern. Und deswegen rauchst du jetzt. Und deswegen zerstörst du deinen eigenen Körper. It is the root and not the fruit. Es ist die Wurzel, nicht die Frucht. All this lying, stealing, their fruit. Diese Lügen und Stehlen und Unzucht, the root is Christ. Früchte. Und diese Frucht kommt, weil wir Jesus Christus verweigern. Of sin because they believe not on me. Weil wir nicht an Jesus Christus glauben. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. And of judgment because the prince of this world is judged. And that is the prince of this world you have to continue to judge. Amen. Amen. Please go to Matthew 10 again. Matthäus 10. Look at it from verse 16. We'll quickly read. 16. He said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to the council, and they will scourge you in their synagogue, in their church. They will mock you. You will be preaching, they will get up and get out. Sie werden dich über dich lustig machen. Du wirst they will hurt you. They will mock you. Und sie werden sich die Ohren zuhalten. They will bring message to mock you. Sie werden. Yes. You know, sometimes we are surprised when all this have been done. Manchmal wundern wir uns, wenn die Sachen passieren, aber wir sollten uns nicht darüber wundern. And you shall be brought before governors, verse 18, and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. So that they will not, you know, two reasons why we preach. Zwei Gründe, weshalb wir zu Menschen predigen. To bring them to join us. Damit sie auch Teil vom Königreich Gottes werden. And the other one, that there will be no excuse for them. Und der andere Grund, damit sie keine Ausrede haben, dass ihnen jemand von der Wahrheit erzählt hat. Nobody informed me. I did not know. There will be no, I did not know on that day. The Lord will show them the picture. Der Herr wird ihnen zeigen, wie du mit ihnen gesprochen hast. Speaking to them. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 19. But when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak. For it shall be given you in that same hour what you shall speak. Praise the Lord. Hallelujah. There's going to be persecution it's for Christ. He said we are to rejoice. He said, we are to rejoice. In persecution, you know how to know that you are in faith when you are rejoicing. In der Verfolgung, wenn du in der Verfolgung immer noch in der Freude des Herrn bist, dann bist du im Glauben. You know, when people are fighting you, Leute dich bekämpfen, they are not fighting you because you steal. Nicht, weil du or because, stehlst. Oder you know, they can fight you. People fight. They fight you because of the natural sin. Wenn Leute gegen dich sind wegen weil du Jesus Christus missachtest, ganz klar, und in der Sünde lebst, darum geht es nicht, sondern wenn Menschen gegen dich sind, wegen Jesus when Christus, you choose Jesus, wenn du dich für Jesus entscheidest, und Leute gegen dich sind, das ist Verfolgung. For Christ's sake. Das heißt, um Christus willen. Because if you really choose Jesus, wenn du dich wirklich für Jesus entscheidest, you see, the light is always on. Ist das Licht immer an. No darkness. You see, all this sin, lying, stealing, they are all darkness. Und diese Dunkelheit, diese Sünden, you know, if you want to steal, if you remind yourself you are a child of God, you will not be able to steal. Wenn du dich an deine Identität in Jesus Christus erinnerst, wirst du nicht sündigen wollen. If you want to fornicate, if you remind yourself, if you can remember Jesus and say, let me bless the fornication before I fornicate. Wenn du diese Unzucht vorher segnest im Namen von Jesus Christus. Let us pray before we do it. Lass uns erstmal beten, bevor wir miteinander schlafen. Yeah. Du wirst dreimal überlegen, ob du das wirklich durchziehen sollst oder nicht. Praise the Lord. Hallelujah. You have to ignore him and du musst ihn ausblenden. Dann wirst du diese Dinge tun. Amen. Amen. Look at verse 21. 21. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. Jesus did not come because of the peace of this world. Jesus ist wegen dem Frieden dieser Welt gekommen. Because of the peace of man to man. Sondern er ist wegen dem Frieden zwischen Menschen gekommen. But because of the peace between God and man. Er ist gekommen, um Frieden zu bringen zwischen Gott und den Menschen. And that is why in Luke, the book of Luke, the angels they were rejoicing when Jesus was born. Lukas schrieb, dass die Engel sich gefreut haben, als Jesus geboren wurde. There's a peace on earth. Peace between God and man. Herrscht Frieden That's zwischen Gott und Menschen. The war is over. Der Krieg zwischen Gott und den Menschen ist zu Ende. Since the time of Adam, there have been war between God and man. Seit Adam, seit dem Sündenfall gab es Krieg zwischen Gott und Menschen. Jesus now came Aber Jesus kam, um uns zu verbinden, um uns wieder zu vereinen. Wir sind wir eins durch Jesus Christus. That's why we cannot call God Father. Deswegen dürfen wir Jesus Christus Gott und Vater nennen. In Old Testament was all about servants. Früher waren wir Knechte und Sklaven. Servant, my servant. But now it's about jetzt my son. Sind wir Söhne. Praise the Lord. Halleluja. Verse 21. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. And you shall be hated of all men for my name's sake. Sanze, can you help us to read that 22? Und die Werte von jedermanns Namen for my name's sake. For Christ is the source of Christ. Christ is the reason of their hatred towards you. Christ ist der Grund, weshalb sie dich hassen. But he said rejoice. Wir sollen uns freuen. Rejoice if they hate you because of me. Ausharren und freuen, wenn sie dich hassen wegen mir. Praise the Lord. Matthäus 5. Matthäus 5. Amen. Amen. Look at from verse 10. Let me quickly read it from verse 10. It said, blessed are ye, are they which are persecuted for righteousness' sake. Righteousness is believing Jesus. Gerechtigkeit heißt an Jesus Christus. If you choose Jesus, wenn du dich für Jesus and they are persecuting you, und Menschen dich verfolgen, how? By hating you, by going against you, by gossiping everywhere about you. Why? Because you choose Jesus. He said, that is how you are blessed. Das ist Segen. He says, a blessing. Because. For there is the kingdom of heaven. Verse 11. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice. That's how to know you are in faith. Rejoice. Don't be sad. How to know that you are in faith? Daran misst man euren Glauben. A lot of things happen in Nigeria. Viele Dinge in my family, then the church. Meine eigene Familie und auch it was, it was. To choose Jesus is interesting. Ich will Jesus entscheiden, ist interessant. Because you are no longer after the love of this world. Du bist nicht mehr hinter der Liebe oder der Akzeptanz. It's not the love of Christ. Dir geht's um die Liebe. For years, I was in the love of this world. Ja, dann ging es mir that um die diese love Welt. I was having for diese Liebe them. Hatte ich für Menschen. Für they will do wrong, and I'm always still there to forgive them and just keep on moving with them. Sie tun but falsches und dennoch übersehe ich das und bin einfach weiterhin bei ihm. But this time. I have to correct, make correction, because if I really love them, I will correct them. Aber diesmal musste ich sie belehren, weil wenn ich sie wirklich liebe, werde ich ihnen auch die Wahrheit sagen. I know that they don't like the truth. Ich weiß, dass sie nicht die Wahrheit they will not want the correction. Sie wollen die Belehrung. But if I love myself, aber I will not correct them. I will still believe werde ich sie nicht verbessern. und werde ihnen weiter ins Gesicht lügen. It is better you are separated for Christ's sake than you are united in Satan. Es ist besser, you are one wegen Satan, Jesus Christus evil. Getrennt zu sein, als im Teufel vereint zu sein. You know, if you choose Jesus, wenn du dich für Jesus entscheidest, and reject him, und diese Menschen verweigerst, and the meaning of that is that you surrender them to Christ. Bedeutet das, dass du diese Menschen Jesus Christus übergeben hast? And Christ never fails. Christus versagt nicht. And it's a matter of time. The Christ that you surrender them to will do his job. Und seine Frage der Zeit ist, der Herr sein Werk tut. But learn never to join them. Aber gewöhne dir an, nicht Teil in ihrer Boshaft, sie in ihrer Boshaftigkeit zu unterstützen. Learn never to join them in any evil. Unterstütze sie nicht im Bösen. No, the book of Psalms, it says, those that love the Lord hate evil. Da steht, dass die, die den Herrn lieben, hassen das Böse. You know, the evil that he said you should hate. Das Böse, was du hassen. It can be good, the good things of this world. Kann das Gute dieser Welt sein. You know, just love them according to the world system. Liebe die Menschen nach dem Weltsystem. You see, join them, compromise with them. Geh Kompromisse ein. Don't tell them the truth that they are, that what they are doing is evil. Wahrheit, lass nicht zu, rechne ihnen nichts Falsches an. You know, most of the things we left home, they sold all, almost all. This is not the first time, the second time, the third time. You know, it is not about what they sold. It is they not believing Christ. That is the problem. Because if they believe Christ, they will not. Es geht nicht um das Unrecht, was einem angetan wurde, sondern es geht darum, dass diese Menschen nicht Jesus Christus haben und deswegen immer wieder dieses Unrecht tun werden. What were we doing before this time? We were always forgiving them. Und vorher hat man diesen Menschen immer vergeben. They do it, they repeat it. At times they did not die along the process. Und man vergibt ihnen, sie tun das Unrecht und man vergibt ihnen, aber ich bin dankbar, dass sie in diesem Unrecht nicht gestorben sind. I thank God they did not die. Because it could have been our fault. Weil es wäre unsere Schuld. We know the truth. We are supposed to hold on to the truth and correct. Weil wir die Wahrheit kennen, wir hätten sie belehren müssen. You know, in this world, if we forgive them, that people will say that is Christianity. Aber auf dieser Welt, wenn du den Menschen vergibst, the Bible says we have to forgive. Denken die Menschen, das ist das Christentum, das ist toll. Jesus hat ja auch immer allen vergeben. We are forgiving them. Aber was? But the same Bible says we have to tell them the truth. Vergebung schließt die Belehrung nicht aus. Praise the Lord. Halleluja. There are a lot of things that are going to come because choosing Jesus is risky. Sich für Jesus zu entscheiden ist riskant. To choose Jesus is so risky. Es ist teuer. Because a lot of things will go. Weil viele Dinge werden gehen. You see, mother can go, father can go, friends will go. Things will go. Eltern können gehen. But new things will come. Things of Christ will come. Aber Neues wird kommen. Alles von Christus. Things of Christ will come. Dinge von Christus werden kommen. And those things that go. Und die Dinge, die gehen. The law will turn it from the Moses' rod to God's rod. He will not turn those people to not be his children and bring them to you. Wiederherstellen. He knows that you have chosen him. Weil Jesus weiß, dass du dich für ihn entschieden hast. Learn to always choose him. Lern dich immer für ihn zu entscheiden. He said, blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely. For my name's sake, then verse 12. He said, rejoice. Rejoice for that name they are calling you. Freut euch. Rejoice that they are against dass you. Sie dich verfluchen. Rejoice that they hate sie, you. Dass sie dich hassen. Rejoice that they don't want you near them. Rejoice that even when they are celebrating birthday, they never call you any longer. No, they will not call you, they are celebrating. Dass du ausgeschlossen wirst. I don't want to celebrate any Satan. Aber ich will auch ausgeschlossen sein. I don't care. I don't want it. Ich Teil vom Bösen sein. It's only Jesus that I love to celebrate. Ich möchte mit Jesus not feiern. Flesh. Und nicht das Fleisch feiern. Praise the Lord. Halleluja. Rejoice and be exceedingly glad. For great is your reward in heaven. For so persecuted they, the prophet which were before you. Praise the Lord. Hallelujah. Then he now says, you are the salt of this earth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthew 10. Matthew 10. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 22. And you shall be hated of all men for my name's sake. If they hate you, rejoice. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein. And that is how to know. That is a, it's like the thermometer. Das ist wie ein, that you use to know that you are in faith. Ein Maßstab, mit dem man misst, ob du im Glauben bist oder nicht. That if they are against you, that you are still able to rejoice. Dass obwohl sie gegen dich sind, wegen Christus, kannst du dich dennoch freuen. That you, even when you fail your exam, you are still able to rejoice. Versagst. See, when nothing is working, as you are still able to rejoice. Dass wenn nichts funktioniert, du dich dennoch freuen kannst. That is hard to know you are in faith. Daran misst man deinen Glauben. Because the joy of the Lord is your strength. Die Freude des Herrn. It's Jesus that makes you rejoice. That is your joy. Die Freude des Herrn deine Freude ist und nicht die Freude von Situationen. You see, it's not that because I passed that is my job. Du freust dich nicht, weil du bestanden hast. Fail or pass doesn't matter for God's children. Das ist für Kinder Gottes belanglos. What, you know, for the world, yes, it matters for them. Für die Welt ist es wichtig. You know, Joseph was in prison. Joseph war im Gefängnis. Fail or pass. He became the prime minister. Aber dennoch wurde er zum Kopf dieser Nation. That you are down does not mean the end. Nur weil du am Boden liegst, heißt nicht, dass es das Ende ist. It means Christ. Es bedeutet Jesus Christus. I don't know if you can understand me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 23. It's about when they persecute you in this city, flee ye into another. For verily I say unto you, you shall not have gone over the city of Israel till the Son of Man. Come. We don't love persecution. We don't want them to hit us. Wir wollen nicht gehasst werden. We don't even. I don't want to. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Nigeria, there was years ago, some people were, they just want people to persecute them. It's not you looking for persecution. As you choose Jesus and they persecute you, the Bible is telling you. Rejoice. Du sollst Verfolgung nicht provozieren, sondern du sollst einfach für Jesus Christus leben und dann wird sich das alles schon von selbst ergeben. I don't know. Do you understand? Praise the Lord. He said, if they persecute you here, run to another place. Go to another place. He did not tell you to embrace it. Let them be. Let them just kill me. Let them. No. That, you know, the law wants it. He said, don't take them out of the world. I want them to be here. Der Herr will, dass du lebst. Does he want us to die? Um das Evangelium zu verkündigen. When people die, it's not God that takes them. Weil wenn Leute sterben, ist es nicht Gottes Wille. They die because they refuse to listen to Christ. Die Menschen sterben, weil sie ungehorsam gegen Christus sind. Because they refuse to listen to Jesus. Sie wollen Christus nicht zuhören. Death is still there. Der Tod ist immer noch da. You see, you are rejecting Christ gives death power to keep on sinning. Christus zu verweigern, damit gibst du dem Teufel ständig wieder den Tod, die Kraft zu töten. Then verse 24. The disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his Lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them that of his household? You know, they give us name. They call us names. Und haben Namen für uns. Then he said, fear them not. Verse 26. Fear them not. Susie, help us to read verse 26. Mm-hmm. So fürcht euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird. Und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Fear them not, therefore. For there is not a cover that shall not be revealed. And hate that shall not be known. Hate to cover up. Hate secrets. Verdecken, hast du Geheimnisse? Hate to keep things to yourself. Hast du Dinge zu verbergen? Reveal it to God's children. Offenbare es Kindern Gottes. You know, Satan loves secret. Der Teufel liebt die liebt Geheimnisse. He loves secrets so much. Because what you keep is what he's going to use to destroy you. Weil das, was du verbirgst, wird er nutzen, um dich zu zerstören. What you keep is what you throw it is what he's going to use to bring you to take you out of Christ. Dadurch wird er dich von Christus wegnehmen. He loves darkness. Der Teufel liebt die Dunkelheit. So he loves it. Er liebt die Finsternis. And he is walk perfectly in darkness. In der Finsternis wirkt er. You see, you keep things within you. Dinge verbergen. Be careful. That first it's said, what I tell you in darkness. Look at it, verse 27. 27. That speak ye in light, and what you hear in the ear, that preach ye upon the housetop. And fear not them which kill the body. If you can see Christ, you will not keep anything. Wenn du Christus siehst, wirst du nichts verlieren. I don't mention about my family. You know, but some people will just hide it. It's not about me. Es geht nicht um it's mich. About Christ. Es geht um Jesus Christus. Whoever laugh at me, laugh at Christ. Auslacht, lacht Christus auf. Whoever, whatever is, you know, Christ is in me. Christus in mir. And I am in Christ. Ich bin in Christus. Baptism of the Holy Spirit. You see, it's all Christ all over me. Christus, so anything, before anything get to me, you have to first of all come to Christ before it can get bevor to etwas me. Zu mir kommen, muss erstmal an Christus vorbei. And that's why I'm not ashamed. Deswegen schäme ich so I will say anything before anybody. Über meine Geschichte. Because it's no longer about was me. Ich mir meine ist. You know, if I am in the flesh, I'd be ashamed of würde my ich family. Für meine I'd be ashamed of my past. Für meine Vergangenheit. I'd be ashamed of my of everything. You see, the future, everything. You just ask yourself, you see, it's just shame. But once you come to Jesus, there's Jesus no more shame. Komme, da ist keine Schande mehr, keine Schande. Praise the Lord. Hallelujah. There is no more shame. Da ist keine Schande mehr. Because whatever is coming to Christ. Was immer kommt, kommt zu Christus. My past life, mein vergangenes Leben nutze ich, um den Herrn zu verherrlichen. I've lived a rough life. Ich habe ein schreckliches it Leben was geführt. The decision I've taken have been so bad. Und schreckliche Entscheidungen. But I thank God today. Aber ich danke Gott heute. That He takes decision through me. Dass er jetzt Entscheidungen. I no longer take the old decision. Ich entscheide He is the one that is now directing my life. Jetzt für mich. Er führt jetzt mein Leben. Is that not wonderful? I know the past life. Ich kenne das. And I'm not ashamed to even say. Und ich schäme mich dafür. Because I know I have been delivered weil ich from them. Erlöst bin that von for me now it's all about jetzt Christ. Jetzt geht's mir nur noch um Christus. You know, if anybody is even rejoicing. Wenn sich jemand freut. You know Paul, for example. Paulus zum Beispiel. You know that we are rejoicing of him. Some we are making fun of him because he was in prison. Paulus hat sich über ihn lustig gemacht, weil er im Gefängnis ist. You know he was going from prison to prison. Weil er von Gefängnis zu Gefängnis. He said even with the rejoicing that he is in prison. He said but he is glad because the name of Jesus is even mentioned. Er hat gesagt, mir ist egal, die über mich reden, weil Gott sei Dank reden die über mich, weil wenn sie über mich reden, müssen sie immer wieder Jesus Christus dabei don't be nennen. Ashamed deswegen freue ich mich darüber, über das Gelästere. Deswegen schäme dich nicht, Dinge mit deinen Geschwistern und Christus zu teilen. You see, you are, we are one family. Wir sind eine Familie. You see, the blood of Jesus is greater than that, the natural das Blut von Jesus Christus ist größer als das natürliche. The world, the people you are to even keep things from. Die Leute, von denen du Dinge verbergen solltest, sind die Menschen. Not the family ist die Familie im Fleisch. At the end, when Jesus comes. Weil am Ende, wenn Jesus Christus kommt, werden wir immer noch gemeinsam sein. You know, those ones that do not believe in Christ. Aber die Leute, die nicht an Jesus Christus glauben, sind in der Hölle. You see, that is why it is temporary with them. Deswegen ist die Gemeinschaft mit ihm, mit ihnen begrenzt. Aber die Gemeinschaft, die wir haben, ist für immer durch Jesus Christus. God's blood is greater than man's blood. Ist größer als das Blut von you see, what makes you your family? What makes you your mother, your father? What makes you that you are part of them? Is the blood, the natural blood. Was vereinigt euch? Ist das natürliche Blut. But we have a blood. Aber wir haben das Blut. That is God's blood. Was, that unites us to be one family. Und das ist das Blut für Jesus. And that blood is the blood we are to see. Und das Blut, dieses Blut sollten wir. And that's why Jesus, when the mother came to look for him, he said, "My mother, my father, my family, they are those that listen to the word of God Jesus and gesagt, obey." Die Leute, die ich Familie nenne, sind die Menschen, die meine Worte hören und meinen Worten nachgehen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in verse 20, he said, "Fear them not. Fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell." 28 und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr vor denen, die Seele, vor dem, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Vers 29. Have not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your father. But the very hair of your head are all numbered. Hey! Praise the Lord. Hallelujah. He's just telling you there's guarantee in Christ's kingdom. Er versichert uns einfach, dass wir Sicherheit haben in Jesus Christus. We have guarantee. Wir haben Sicherheit in Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time, we will not go further. We will stop here. We want to.